Abschnitt 23 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Martin Habecke. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 23. Prozess Leckert-Lützow. Teil 5. Der Vorsitzende ließ darauf Satz für Satz die Erklärung des von Lützow durchgehen und hielt sie dem Zeugen von Tausch vor. Dieser gab zum Teil sehr weitschweifige Erklärungen, zum Teil erklärte er die Behauptungen des Lützow für Unwahrheiten, Lügen und so weiter. An den Fragen beteiligten sich auch wiederholt der Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Lubczynski und Oberstaatsanwalt Drescher. Letzterer erinnerte daran, dass von Tausch ja wohl eine Haussuchung bei Herrn von Lützow abgehalten habe, wobei nur wenig herausgekommen sei. Damit stehe doch im Widerspruch, dass bei dem heutigen Besuch in der Lützowschen Wohnung noch eine ganze Reihe Schriftstücke vorgefunden worden sei. Der Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Lubczynski ließ sich bestätigen, dass die erste Haussuchung von zwei durch Herrn von Tausch entsandte Kriminalbeamte vorgenommen worden sei. Von Tausch suchte über alle in dem Lützowschen Geständnisse enthaltenen Punkte Auskunft zu geben, wurde aber wiederholt vom Vorsitzenden darauf verwiesen, dass seine Ausführungen nicht die Sache träfen. Freiherr von Marschall: Er erinnere sich, dass er bei seiner Unterredung mit dem Minister von Bronsart von diesem erfahren habe, dass der Verdacht, die Nachricht der Münchner Neuesten Nachrichten stamme aus dem Ministerium des Innern, zuerst von Herrn von Tausch erhoben worden sei. Er erinnere sich aber weiter, dass Herr von Bronsart bei dieser Gelegenheit auch von einem anonymen Brief gesprochen habe. Legationsrat Dr. Hamann bestätigte das. Als der Kriegsminister die Hilfe des Auswärtigen Amtes in Anspruch nahm, um den Verfasser des Artikels zu ermitteln, habe der Kriegsminister oder Assessor Sachs, Leiter des offiziösen, zum Ministerium des Innern ressortierenden Königlichen Literarischen Büros davon gesprochen, dass er einen anonymen Brief erhalten habe, durch welchen in ihm der Verdacht gegen das Ministerium des Innern noch verstärkt worden sei. Vorsitzender: Auffallend ist es hiernach, dass die Angaben, die von Lützow macht, lebhaft bestritten werden und sich nun doch wenigstens zum Teil als richtig erweisen. Von Lützow: Herr von Tausch hatte mich ja veranlasst, den anonymen Brief zu schreiben. Zeuge von Tausch: Ja, der Herr Kriegsminister wollte Herrn Kukuc decken. Es war eine ganz harmlose Schiebung, über die der Oberstleutnant Gäde Auskunft geben kann. Vorsitzender: Das ist mir nicht recht verständlich. Verteidiger: Wie konnte Kukuc dadurch gedeckt werden? Der Verdacht musste doch nur noch mehr verstärkt werden. Vorsitzender: Es ließe sich vielleicht denken, dass so getan werden sollte, als wolle man durch einen anonymen Brief auf Kukuc hinweisen. Zeuge von Tausch: Jawohl, so war es. Vorsitzender: Es ist dies immerhin ein eigentümliches Verfahren. Zeuge von Tausch: Es handelte sich auch um recht eigentümliche Verhältnisse. Es ist nicht wahr, dass ich Angst gehabt habe. Ebenso unwahr ist die Darstellung des Angeklagten von Lützow bezüglich des Zustandekommens der Quittung. Vorsitzender: Ich bitte mir aus, keinen so hohen Ton anzuschlagen. Sie haben nur auf meine Fragen zu antworten, soweit Sie nicht als Anstifter einer Fälschung zur Zeugnisverweigerung berechtigt sind. Ich bitte mir aus, hier im angemessenen Tone zu reden. Angeklagter von Lützow: Er habe den Auftrag erhalten, bei Kukuc diskret nach den näheren Umständen Erkundigungen einzuziehen, was er davon wisse, dass ein solcher Artikel ergangen sei. Herr von Tausch habe gesagt, er habe im Kriegsministerium erfahren, dass der Minister des Innern von der Sache wissen müsse. Er habe später erklärt, dass auch das literarische Büro davon wisse. Er, Angeklagter, habe sich deshalb Herrn Kukuc nähern müssen. Vorsitzender: Herr von Tausch, ist es öfter vorgekommen, dass von Lützow Quittungen mit anderen Namen unterschrieb? Zeuge: Nein. Vorsitzender: Die Quittungen müssen doch noch dort sein. Herr von Lützow soll auch Quittungen mit dem Namen Maschke unterschrieben haben. Zeuge. Ach ja, wenn er selbst Geld erhielt, schrieb er Maschke, bekam aber ein anderer das Geld durch ihn, dann schrieb er dessen Namen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Lubczynski. Mein Klient bittet mich ausdrücklich, Herrn Kukucz um Verzeihung zu bitten, dass er sich gestern unter dem Banne des Herrn von Tausch habe hinreißen lassen, ihn dadurch zu beleidigen, dass er ihn eines Meineides für fähig hielt. Vorsitzender zum Zeugen Kukucz. Ich freue mich, dass Ihnen der Angeklagte loyalerweise diese Genugtuung gibt. Kriminalkommissar von Tausch legte noch an ihn gerichtete Briefe des Angeklagten von Lützow vor, worin letzterer allerlei von Kukucz erzählt. Von Lützow gab zu, diese Briefe geschrieben zu haben, behauptete aber, dass sie bestellte Arbeit seien. Herr von Tausch habe die Briefe haben wollen, um die einmal gesponnenen Fäden weiterzuführen und um Belege in der Hand zu haben. Von Tausch bezeichnete diese Behauptungen als unwahr. Auf eine Zwischenbemerkung des Oberstaatsanwalts, dass man den jetzigen Geständnissen des von Lützow auch nicht ohne weiteres rückhaltlos glauben dürfe, da sie doch wohl nur unter dem Eindruck der drohenden Anklage wegen Urkundenfälschung abgegeben seien, bemerkte Rechtsanwalt Dr. Lubczynski, er könnte zeugeneidlich versichern, dass der Angeklagte von Lützow schon bei der ersten Unterredung mit ihm gesagt habe, er wolle Herrn von Tausch so lange halten, wie es irgend gehe. Wenn es aber nicht mehr gehe, gebe er ihn preis. Auch bezüglich der weiteren belastenden Behauptungen des von Lützow wurde von Tausch in ein scharfes Kreuzverhör genommen, wobei er immer wieder Behauptungen als Lügen bezeichnete. Dazu gehöre auch die Behauptung, dass ein Brief, den von Lützow an ihn in Sachen des Artikels der Welt am Montag geschrieben, bestellte Arbeit gewesen sei. Die weiteren Angaben von Lützows über den in der Kölnische Zeitung enthaltenen Artikel seien von A bis Z unwahr. Da Lützow behauptet, von Tausch habe ihm die Information erteilt, dass der Artikel von Herrn Hönig herrühre, der von dem Prinzen Alexander Hohenlohe empfangen werde, wurde Prinz zu Hohenlohe vernommen. Er erklärte, dass er Herrn Hönig nicht empfangen habe. Rechtsanwalt Dr. Lubczynski erklärte sich wiederum zum Eide darüber bereit, dass ihm schon vor 3 Tagen von Lützow gesagt habe, die Seele der ganzen Intrigen gegen Herrn von Marschall sei Kommissar von Tausch, der alle Fäden dirigiere. Herr von Tausch habe sehr wohl gewusst, dass der Verfasser des Artikels Herr Hauptmann Hönig sei, es aber so dargestellt, als ob Herr von Huhn der Autor sei. Kriminalkommissar von Tausch erklärte alles für unwahr. Staatssekretär von Marschall: Es ist allerdings wunderbar, dass bis dahin Herr von Huhn als der Verfasser bezeichnet war, dass ich erst durch mein Schreiben an die Kölnische Zeitung den wirklichen Verfasser kennengelernt habe, während von Lützow, wie er jetzt angibt, schon am 29. vorigen Monats angegeben hat, Hönig sei der Verfasser. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Lubczynski beantragte, den Oberstleutnant Gäde und Hauptmann Hönig als Zeugen zu vernehmen. Oberstaatsanwalt Drescher: Es sei heute eine so große Menge neuer Gesichtspunkte in die Beweisaufnahme hineingezogen worden, dass die Prozessbeteiligten kaum in der Lage sein werden, alle Rätsel zu lösen. Man müsse doch auch Herrn von Tausch Gelegenheit geben, sich auf alle die Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben werden, zu verteidigen. Es sei zu befürchten, dass man mit diesem Prozesse nicht zu Ende kommen werde, wenn man die neu zu erwartenden Strafprozesse gewissermaßen schon in diesem Verfahren zum Gegenstande der Beweisaufnahme mache. Darüber verliere man die Pointe dieses Prozesses. Er bedauere, dass er gegen den Angeklagten von Lützow eine neue Anklage werde erheben müssen. Es könne sich auch fragen, ob Herr von Tausch nicht wegen Anstiftung zur Urkundenfälschung und zur Anstiftung der Beleidigung im Falle des 2. Eulenburg-Artikels zur Verantwortung zu ziehen sei. Deshalb sei es doch im Interesse der Gerechtigkeit geboten, Herrn von Tausch Zeit zu seiner Verteidigung zu lassen. Allerdings sei es geboten, durch den gegenwärtigen Prozess so viel Aufklärung wie möglich zu schaffen, aber man dürfe doch nicht so weit über den vorgesteckten Rahmen hinausgehen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Lubczynski erwiderte, dass er mit dem Geständnisse seines Klienten zu Ende sei und weitere Beweisanträge nicht stellen werde. Auf eine Frage des Vorsitzenden an den Zeugen von Tausch erwiderte dieser, dass der Polizeipräsident ihm untersagt habe, den Namen des Gewehrsmannes betreffend die Angelegenheit von Huhn zu nennen. Darauf wurde nochmals Oberstleutnant Gäde vernommen. Der Verdacht, dass die Informationen aus dem literarischen Büro gekommen seien, war schon aufgetaucht, habe aber bei ihm keinen Glauben gefunden. Herr von Tausch sei in dieser Angelegenheit bei ihm gewesen und habe den Verdacht gegen einige Herren des literarischen Büros aufrechterhalten. Um den Verdacht gegen die betreffenden Herren weniger verletzend zu machen, sei der Plan gefasst worden, einen anonymen Brief an den Kriegsminister herzustellen und darin die Namen der Herren zu erwähnen. Wer die Idee zu diesem Vorgehen gegeben habe, könne er nicht sagen. Die ganze Sache sollte gewissermaßen eine Maske, ein Kniff sein, um daraufhin bequemer Recherchen anknüpfen zu können. Am folgenden Morgen sei der Brief bereits im Besitze des Kriegsministers gewesen. Ihm, Zeugen, sei dann später die angeblich von Kukutsch unterschriebene Quittung über 50 Mark gezeigt worden. Er habe aber an der Echtheit der Unterschrift gezweifelt. Dass Herr von Tausch bei dieser Fälschung seine Hand im Spiele gehabt, traue er ihm nicht zu. Den Brief wollte Herr von Tausch durch eine andere Person schreiben lassen. Redakteur Dr. Holländer bestätigte zeugeneidlich die Behauptung des Angeklagten Dr. Plötz, dass von Lützow zur Aufnahme des Eulenburg-Artikels und des zweiten Artikels gedrängt und dann mit den Worten gedroht habe: »Sie dürfen mich nicht im Stiche lassen, sonst werde ich einen Hexentanz heraufbeschwören, dass Ihnen Angst und Bange wird. Sie ahnen nicht, welche Mittel mir zu Gebote stehen.« Der Zeuge wurde vom Vorsitzenden wiederholt darüber befragt, ob er es mit journalistischem Anstande für vereinbar halte, dass eine Zeitung aus geschäftlichen oder sonstigen Gründen solche schwere Beleidigungen enthaltende Sensationsnachrichten veröffentlicht. Dr. Holländer wies darauf hin, dass Herr von Lützow den Inhalt des Artikels wiederholt als richtig versichert und später gesagt habe, Herr von Marschall habe sich vor Freude über den ersten Artikel den Bauch vor Lachen gehalten. Der Vorsitzende erklärte dem Zeugen, dass seine Ansicht über journalistischen Anstand doch sehr wunderbar sei. Er halte es für eine Pressmisswirtschaft, dass ein Zeitungsorgan sich mit aller Freude solcher ganz ins Blaue hineingeschriebenen Sensationsnachrichten bemächtige und gar keine Anstalten treffe, die Wahrheit zu kontrollieren, bloß um der Erste mit der Nachricht zu sein. Der Zeuge erwiderte, wenn der Artikel sich nicht bewahrheitete, so konnte er jedenfalls dazu beitragen, einen politischen Intriganten zu enthüllen. Dr. Langen, der Verleger der Welt am Montag, bestätigte im Allgemeinen die Angaben des Angeklagten Dr. Plötz. Letzterer suchte den Zeugen Holländer von dem Verdacht zu entlasten, als ob er bei der Aufnahme des Artikels irgendwie mitgewirkt habe. Weder bei diesem noch bei ihm selbst sei irgendein geschäftliches Interesse im Spiele gewesen. Der Verhandlung wohnte der Direktor des Hofmarschallamts, Geheimer Regierungsrat Rath, bei. Am letzten Verhandlungstage bemerkte Oberstaatsanwalt Drescher, Oberstleutnant Gäde habe den Wunsch, eine Erklärung abzugeben. Oberstleutnant Gäde, aus Loyalität gegen die Herren des literarischen Büros habe ich Folgendes zu erklären. Erstens, der Verdacht gegen das literarische Büro hat sich darauf beschränkt, dass einer der betreffenden Herren wissen könne, von wem die Notiz in den Münchener Neueste Nachrichten herrühre. Aber jeder Verdacht der eigenen Täterschaft und Beihilfe erschien von vornherein ausgeschlossen. Zweitens, die Quittung mit der Unterschrift Kukutsch ist im Kriegsministerium von vornherein nicht für echt gehalten worden, sodass der Verdacht, amtliche Schriftstücke preiszugeben, auf Herrn Kukutsch bei seiner Vernehmung nicht mehr bestand. Oberstaatsanwalt Drescher, Ich habe aus Wien die telegrafische Mitteilung erhalten, dass der Botschafter Graf Philipp Eulenburg den dringenden Wunsch habe, hier vor Gericht Auskunft zu erteilen über einige in der Verhandlung zur Sprache gekommenen Tatsachen. Ich habe diesem berechtigten Wunsch Folge gegeben und den Herrn Botschafter ersucht, sich hier einzufinden. Außerdem habe ich den Chefredakteur des Berliner Tageblatts, Herrn Dr. Arthur Levison, als Zeugen geladen, und zwar bezüglich einer Stelle in einem Artikel vom Oktober des Jahres, laut welcher der Angeklagte Leckert im Auswärtigen Amt empfangen worden sein soll. Ich möchte Auskunft darüber haben, wie das Berliner Tageblatt zu dieser Notiz gekommen ist, ganz besonders, ob sie nicht auf den Kriminalkommissar von Tausch zurückzuführen ist. Oberstaatsanwalt: Ich habe in der Staatsbürgerzeitung gelesen, dass Staatssekretär von Marschall hier eine Rede gegen die Staatsbürgerzeitung gehalten habe, die tatsächliche Irrtümer enthalte. Danach gewinnt es den Anschein, dass noch der Versuch unternommen werden wird, nachzuweisen, die Hetz- und Skandalartikel seien auf das Auswärtige Amt zurückzuführen. Bisher hat die Verhandlung hierfür nichts ergeben. Es ist auch nicht einmal der schwache Versuch gemacht worden, dies zu beweisen. Ich frage den Angeklagten Berger, ob er sich mit den neuesten Ergüssen der Staatsbürgerzeitung identifiziert. Wenn ja, dann bitte ich, mit den Beweisen endlich einmal herauszurücken. Verteidiger Rechtsanwalt Glatzel: In der Darstellung des Staatssekretärs von Marschall sind einige Irrtümer enthalten bezüglich der Zeit, in welcher Minister von Köller von den Nachforschungen nach dem Urheber des Artikels in den Münchner Neuesten Nachrichten Kenntnis erhalten hat. Staatssekretär von Marschall: Der Herr Kriegsminister von Bronsart hatte meine Hilfe zur Ermittlung des Urhebers des Artikels erbeten und den Verdacht auf Herrn Minister von Köller geworfen. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass dieser Verdacht vollständig unbegründet war, hat Herr von Köller hiervon erfahren und damit die Angelegenheit für erledigt erachtet. Ich habe nie den Verdacht gegen Herrn von Köller gehabt. Verteidiger Rechtsanwalt Glatzel: Ich muss dabei bleiben, dass Herr von Köller Aufklärung über den Namen des Verfassers des Artikels seinerzeit verlangt, aber nicht erhalten hat. Ich beantrage deshalb, die Minister von Köller und von Bronsart als Zeugen zu laden. Oberstaatsanwalt: Ich ersuche, den Antrag abzulehnen. Es kommt doch lediglich darauf an, ob der Angeklagte Berger sich der Beleidigung gegen Beamte des Auswärtigen Amtes im Sinne des Paragraphen 186 des Strafgesetzbuches schuldig gemacht hat. Verteidiger Rechtsanwalt Glatzel: Wenn ich aber beweisen will, dass gerade für eine monarchisch gesinnte, loyale Zeitung alle Veranlassung vorlag, immer wieder darauf hinzuweisen, dass der Verdacht, es bestehe eine offiziöse Presswirtschaft, nicht beseitigt sei, so ist doch die Vernehmung der von mir vorgeschlagenen Zeugen erforderlich. Der Gerichtshof behielt sich die Beschlussfassung über den Antrag des Verteidigers vor. Unter allgemeiner Spannung wurde darauf der Botschafter des Deutschen Reiches am kaiserlichen Hofe zu Wien, Graf Philipp zu Eulenburg, als Zeuge in den Saal gerufen. Auf Antrag des Oberstaatsanwalts forderte der Vorsitzende den Kriminalkommissar von Tausch auf, während der Vernehmung des Botschafters den Saal zu verlassen. Graf Philipp Eulenburg bekundete: Ich kenne den Kriminalkommissar von Tausch von Abbazia her. Er befand sich dort in dienstlicher Funktion. Ich war in Abbazia als Vertreter des Auswärtigen Amts. Ich bin da selbst Herrn von Tausch oftmals begegnet. Er war von sehr freundlichem Wesen. Ich habe ihm dies freundliche Wesen erwidert. Das war im Frühjahr 1894. Seitdem habe ich ihn nur selten gesehen. Ich glaube, ich sah Herrn von Tausch erst wieder bei der Anwesenheit des Kaisers von Österreich in Stettin und noch einmal bei einer anderen ähnlichen Gelegenheit. Kriminalkommissar von Tausch spielte in meinem Leben eine so wenig hervorragende Rolle, dass ich mich nicht erinnern kann, wo ich ihn zum letzten Male gesehen habe. Das letzte Lebenszeichen von ihm war ein Brief, den ich im Oktober des Jahres nach Liebenberg erhielt. Dieser Brief enthielt einen Zeitungsartikel, der sich mit der Fälschung des Zarentoastes beschäftigte. Herr von Tausch fragte mich in dem Briefe, ob er mich sprechen könnte. Er habe mir in Bezug auf diesen Artikel interessante Mitteilungen zu machen. Da ich Herrn von Tausch als fleißigen und tüchtigen Beamten kannte, habe ich ihm in freundschaftlicher Weise geantwortet, dass er mich vielleicht in Berlin würde sprechen können. Schon damals hatte ich übrigens nicht die Absicht, Herrn von Tausch zu empfangen, weil das, was ein Kriminalkommissar für interessant hält, mich nur interessiert, wenn es meine eigene Person betrifft. Ich pflege mich nicht, um Dinge zu bekümmern, die mich nichts angehen. Der Brief des Herrn von Tausch wird wahrscheinlich in den Papierkorb gewandert sein. Ich habe mit Herrn von Tausch absolut keine anderen Beziehungen gehabt als ganz äußerliche. Eine andere Korrespondenz als dieser Brief hat es zwischen uns nicht gegeben. Ich erkläre hier, wo jedes Wort unter meinem Eide geht. Es ist eine Verleumdung und böswillige Erfindung, wenn behauptet wird, ich habe Beziehungen zu Herrn von Tausch unterhalten, und zwar solche, die mit dem Artikel der Welt am Montag im Zusammenhang stehen. Derartigen Machenschaften intriganter Natur und derartigen Verleumdungen, wie sie in diesen Artikeln zutage treten, stehe ich gänzlich fern. Über die Angelegenheiten dieses Prozesses habe ich mit Exzellenz von Marschall gesprochen, und zwar in der zwischen uns üblichen, vertraulichen Weise. Etwas weiteres habe ich nicht auszusagen. Vorsitzender: Herr von Tausch hat die Übersendung des Artikels damit begründet, er habe sich Ihnen gegenüber zu Dank verpflichtet gefühlt? Graf zu Eulenburg: Ich kann die Gefälligkeit, die ich Herrn von Tausch erwiesen, sofort mitteilen. Ich wurde gebeten, mich für eine Dekoration für Herrn von Tausch zu interessieren. Diese ist ihm verliehen worden, dafür hat er mir gedankt. Verteidiger Rechtsanwalt Schmielinski: Ist in dem Brief an Sie irgendwie erwähnt gewesen, dass der gleichzeitig übersandte Artikel aus der Welt am Montag aus dem Auswärtigen Amt stamme? Graf Eulenburg: Nein, auch nicht andeutungsweise. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Lubczynski: Der Angeklagte von Lützow behauptet, von Tausch habe ihm gesagt, Graf Philipp Eulenburg habe ihn aufgefordert, ihm mitzuteilen, wenn er etwas Interessantes habe? Graf Eulenburg: Ich glaube nicht, es müsste denn sehr weit zurückliegen. Hierauf wurde Kriminalkommissar von Tausch wieder in den Saal gerufen. Oberstaatsanwalt: Herr Kriminalkommissar von Tausch, Sie hatten behauptet, dass Sie dem Artikel in der Welt am Montag gar keine Bedeutung beigelegt und ihn für lächerlich und dumm gehalten haben. Warum haben Sie sich trotzdem mit dem Artikel an den Botschafter Grafen zu Eulenburg gewendet? Von Tausch: Der Botschafter hatte mir gelegentlich gesagt, ich solle ihm mitteilen, wenn ich einmal etwas Interessantes habe. Als nun der Artikel in der Welt am Montag erschien, hielt ich ihn doch für interessant genug, um ihn dem Grafen zu Eulenburg zu schicken. Ich war von vornherein überzeugt, Exzellenz Graf zu Eulenburg werde nicht annehmen, dass ich gegen Herrn von Marschall hetze. Vorsitzender: Davon reden wir nicht. Ich frage, wenn Sie als Beamter dem Herrn Botschafter einen solchen Artikel zu senden, so spricht sich darin schon gewissermaßen die Behauptung aus, dass der Artikel doch nicht ganz ohne ist. Von Tausch: Ich habe schon vor Wochen dem Herrn Präsidenten von Windheim, Herrn Geheimrat Friedheim und Herrn Geheimrat Muhl bezüglich meines Briefes an den Herrn Botschafter Mitteilung gemacht und dabei bedauert, dass Graf Eulenburg nicht hier sei. Er hätte den Vermittler zur Ausgleichung der Differenzen zwischen Herrn von Marschall und uns abgeben können, damit die Verdächtigungen gegen die politische Polizei endlich einmal aufhören. Staatssekretär von Marschall: Ich frage den Herrn Kommissar, zu welcher Zeit und in welcher Form ich solche Verdächtigungen gegen ihn ausgesprochen haben soll. Von Tausch: Exzellenz haben ja Vorsitzendem selbst gesagt, dass Sie zu uns kein Vertrauen hatten. Vorsitzender: Die drei Fälle der Tätigkeit Ihrer Vertrauensmänner, die hier zur Sprache gekommen sind, konnten allerdings nicht dazu beitragen, das Vertrauen zu stärken. Staatssekretär von Marschall: Wenn ich hier öffentlich ausgesprochen habe, dass ich zu dem Teil der politischen Polizei, dem Herrn von Tausch vorsteht, kein Vertrauen hatte, so kann doch darin für Herrn von Tausch keine Veranlassung gelegen haben, Herrn Grafen Eulenburg im Oktober den erwähnten Brief zu schreiben. Wo habe ich Verdächtigungen gegen Herrn von Tausch ausgesprochen? Von Tausch: Zu dem Herrn Präsidenten von Windheim. Staatssekretär von Marschall: Herr Präsident von Windheim hatte allerdings bei seinem Antrittsbesuch gefragt, warum wir nie die politische Polizei in Anspruch nehmen. Da habe ich ihm geantwortet, seit der Affäre Norman Schumann haben wir kein Vertrauen mehr zur politischen Polizei. Vorsitzender. Herr von Tausch, wo haben Sie denn die Legitimation her, die Interessen der politischen Polizei in solcher Art nach außen hin wahrzunehmen? Konnten Sie das nicht Ihren Vorgesetzten überlassen? Von Tausch. Die Angelegenheiten der Presse waren mir unterstellt. Oberstaatsanwalt. Also, was Sie selbst für lächerlich und dumm hielten, erschien Ihnen doch interessant genug für den deutschen Botschafter? Von Tausch. Ich hatte die Absicht, dem Botschafter die nackten Tatsachen zu unterbreiten. Ich bin noch heute der Ansicht, dass Leckert Hintermänner hat. Ich wollte auch gern den Herrn Grafen zu Eulenburg sprechen, um die Differenzen mit Herrn von Marschall auszugleichen. Oberstaatsanwalt. Haben Sie Ihrem direkten Vorgesetzten, Herrn Polizeipräsidenten von Windheim, Bericht erstattet, dass Sie die Absicht hatten, den ersten Artikel der Welt am Montag an den Grafen Eulenburg zu schicken? Von Tausch. Ich glaube, dass der Polizeipräsident davon wusste. Oberstaatsanwalt. Ich bitte mir eine bestimmte Antwort aus. Von Tausch. Bericht habe ich dem Herrn Polizeipräsidenten über die Übersendung des Artikels an den Grafen Eulenburg nicht erstattet. Oberstaatsanwalt. Weshalb nicht? Von Tausch. Ich hielt das nicht für eine dienstliche Angelegenheit. Oberstaatsanwalt. Haben Sie Ihren Vorgesetzten von der Kukutschen Quittungsangelegenheit Mitteilung gemacht? Von Tausch. Nein. Oberstaatsanwalt. Und warum nicht? Von Tausch. Ich hielt es für nebensächlich. Oberstaatsanwalt. Haben Sie auch den zweiten Artikel der Welt am Montag an den Grafen Eulenburg gesandt? Von Tausch. Nein, diesen Artikel hielt ich nicht für wesentlich. Oberstaatsanwalt. Haben Sie Herrn Chefredakteur Dr. Levison vom Berliner Tageblatt erklärt, dass Leckert im Auswärtigen Amt empfangen werde? Von Tausch. Nein. Oberstaatsanwalt. Haben Sie gar nicht darüber gesprochen? Von Tausch. Ja, ich habe über Leckert gesprochen, aber ich habe etwas derartiges nie von ihm erzählt. Oberstaatsanwalt. Ist es Ihnen nunmehr gestattet worden, den Namen Ihres Gewährsmannes zu nennen, der Ihnen Herrn von Huhn als Verfasser des Artikels in der Kölnischen Zeitung bezeichnete? Zeuge. Ja, es ist der Journalist Stark vom Berliner Tageblatt gewesen. Oberstaatsanwalt. Herr Stark war gestern Abend bei mir. Er ist als Zeuge geladen und wird vernommen werden. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Lubczynski. Ich muss meine Verwunderung aussprechen, dass Kriminalkommissar von Tausch seiner Mappe immer neue Briefe entnimmt, die er schon am ersten Tage seiner Vernehmung hätte produzieren müssen, da er doch geschworen hat, nichts zu verschweigen. Doch dies nur nebenbei. Dass von Tausch ein besonderes Interesse an der Veröffentlichung des ersten Artikels hatte, halte ich für erwiesen. Herr von Tausch wird es mir nicht übel nehmen, wenn ich der Überzeugung Ausdruck gebe, er hat den ersten Artikel schon vor seinem Erscheinen in der Welt am Montag gekannt. Von Tausch, ich habe weder diesen noch sonst einen politischen Artikel inspiriert. Verteidiger, halten Sie es nicht für einen politischen Artikel, wenn Sie Nachrichten über den Gesundheitszustand des Kaisers in die Presse lancieren? Von Tausch, das habe ich nie getan. Verteidiger, haben Sie auch niemals einen verletzenden Artikel über einen Ihrer Vorgesetzten, den Polizeirat Graf von Stillfried, in die Presse gebracht? Von Tausch. Niemals. Vorsitzender. Bei dem großen und berechtigten Interesse, welches dieser Prozess erregt, ist gewiss eine möglichst weitgehende Aufklärung geboten. Ich möchte aber doch den Herrn Verteidiger bitten, seine Anträge auf Beweiserhebung zu den von ihm angeregten Punkten vorläufig nicht zu stellen. Der nächste Zeuge war der Chefredakteur des Berliner Tageblatts, Dr. Arthur Levison. Vorsitzender. Herr Doktor, im Berliner Tageblatt ist eine Notiz erschienen des Inhalts Leckert werde im Auswärtigen Amt empfangen. Von wem haben Sie diese Notiz? Zeuge, von dem Kriminalkommissar von Tausch. Vorsitzender, unter welchen Umständen geschah das? Zeuge, eines Abends erschien Herr von Tausch bei mir und bat mich um die zweite Hälfte des von uns gebrachten Völlmerschen Artikels. Er sagte, er habe nur die erste Hälfte, die zweite sei ihm abhanden gekommen. Diese Unterredung fand am 21. Oktober des Jahres statt. Ich wollte jedoch der politischen Polizei keine Dienste leisten. Es wurde mir auch sehr bald klar, dass der ganze Besuch des von Tausch nur ein Vorwand war, wie diese Herren gewöhnlich irgendeinen Vorwand vorschützen. Im Laufe der Unterredung fragte ich Herrn von Tausch, wer sind denn eigentlich diese Leckert und Lützow? Oberstaatsanwalt: Ich beantrage, dass während der weiteren Vernehmung des Herrn Zeugen Kriminalkommissar von Tausch den Saal verlässt. Der Gerichtshof gab dem Antrage statt. Kriminalkommissar von Tausch wurde vom Vorsitzenden aufgefordert, den Saal zu verlassen. Darauf fuhr der Zeuge Dr. Levison fort. Kriminalkommissar von Tausch sagte hierauf: Leckert ist ein Mann, der in feuilletonistischer Weise und als Theaterreferent für verschiedene Zeitungen, so unter anderem für die tägliche Rundschau, tätig ist. Ich fragte weiter: Wie kommt Leckert dazu, sich auch mit Politik zu befassen, und wie kommt von Lützow zu der Verbindung mit Leckert? Von Tausch antwortete: Leckert hat Beziehungen zum Auswärtigen Amt, von Lützow ist hierbei nur ein Strohmann und der Düpierte gewesen. Alles dies wurde von mir notiert und veröffentlicht. Der betreffende Artikel wird getreuer als ich die Ereignisse wiedergeben. Ich ahnte damals auch noch nicht die Bedeutung der Sache. Vorsitzender: Kriminalkommissar von Tausch hat soeben unter seinem Eide bekundet, dass er nie zu dem Chefredakteur Dr. Levison gesagt habe, Leckert wird im Auswärtigen Amt empfangen. Dr. Levison: Ich halte meine Aussage vollkommen aufrecht. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Lubczynski: Ist Ihnen vielleicht die Veröffentlichung der Unterredung von Tausch verboten worden? Von Tausch behauptet, er habe Ihnen gesagt, das bleibt unter uns und darf nicht veröffentlicht werden. Dr. Levison: Das ist möglich. Ich bezog das aber in der Hauptsache auf die Mitteilungen, die er mir über verschiedene hochgestellte Persönlichkeiten gemacht hatte. Vorsitzender: Hat dabei von Tausch auch den Namen des Herrn Staatssekretärs von Marschall erwähnt? Zeuge: Das ist mir nicht mehr erinnerlich. Vorsitzender: Vielleicht hat von Tausch Sie gebeten, nicht über die Sache, aber über die Quelle zu schweigen? Zeuge: Ich erinnere mich jetzt, dass Herr von Tausch sagte, das bleibt aber unter uns. Ich habe das auf die ungeschminkten Ausdrücke bezogen, die von Tausch über die Regierung machte. Auf die Mitteilung bezüglich Leckert, der ich überhaupt damals geringe Bedeutung beilegte, bezog sich das nicht. Von Tausch sprach oft zu mir über die Regierung in den ungeschminktesten Ausdrücken, so dass ich ihm misstraute und es für eine Provokation hielt. Ich wusste, dass ich einen Beamten vor mir hatte. Ich habe deshalb die Mitteilungen niemals für das Berliner Tageblatt benutzt. Verteidiger Rechtsanwalt Gennerich: Hatten Sie die Empfindung, als ob Kriminalkommissar von Tausch die Beziehungen Leckerts zum Auswärtigen Amt als eigenes Erlebnis hinstellte? Oder hatten Sie den Eindruck, als ob er dies von Lützow erzählt erhalten hat? Zeuge: Ich hatte die Empfindung, als ob von Tausch dies alles aus eigener Wissenschaft erzählte. Darauf wurde der betreffende Artikel aus dem Berliner Tageblatt verlesen. Staatssekretär Freiherr von Marschall: Unmittelbar nach dem Erscheinen des in Frage stehenden Artikels fragte ich Herrn Dr. Levison nach dem Entstehen des Artikels. Herr Dr. Levison erzählte mir genau dasselbe, was er hier soeben ausgeführt hat. Er stellte nur die Sache so dar, als ob er seine Mitteilungen von einem Anonymus habe. Den Namen von Tausch nannte er nicht. Er sagte, er könne den Namen seines Gewehrsmannes nicht nennen. Hierauf sagte ich zu ihm: Ich kann Ihnen aber den Namen nennen. Es ist Kriminalkommissar von Tausch. Herr Dr. Levison antwortete darauf nicht. Ich hatte aber die Empfindung, als wenn das, was ich gesagt hatte, nicht falsch sei. Oberstaatsanwalt: Angesichts dieser Aussagen ist der Augenblick gekommen, den ich fürchtete. Der Augenblick, in dem ich gezwungen bin, den folgenschweren Antrag zu stellen, den Zeugen, Kriminalkommissar von Tausch, wegen dringenden Verdachts des wissentlichen Meineides zu verhaften. Große anhaltende Bewegung. Vorsitzender: Der Gerichtshof wird über diesen Antrag beraten. Nach kurzer Zeit trat der Gerichtshof wieder in den Saal. Der Vorsitzende befahl, den Zeugen von Tausch wieder in den Saal zu rufen. Vorsitzender: Herr Kriminalkommissar, wollen Sie bei Ihrer Aussage bleiben? Zeuge: Ich habe nie zu Dr. Levison gesagt, dass Leckert im Auswärtigen Amt empfangen worden sei. Vorsitzender: Haben Sie den Artikel im Berliner Tageblatt gelesen? Zeuge: Jawohl, ich sagte aber sofort zu Herrn Geheimrat Friedheim, da sehen Sie doch, da ist ja alles veröffentlicht und gerade das, was ich gar nicht gesagt habe, ist gesperrt gedruckt. Vorsitzender: Ihre Vernehmung ist hier zu Ende und wenn Sie noch etwas zu sagen haben, so ist es jetzt die höchste Zeit dazu. Sie bleiben also bei Ihrer Behauptung, Sie haben nie zu Dr. Levison gesagt, dass Leckert im Auswärtigen Amt empfangen werde? Von Tausch: Jawohl. Vorsitzender: Der Gerichtshof hat beschlossen, den Zeugen Kriminalkommissar von Tausch wegen dringenden Verdachts des wissentlichen Meineides zu verhaften. Große anhaltende Bewegung. Es steht Ihnen zu, gegen diesen Beschluss Beschwerde beim Königlichen Kammergericht zu führen. Von Tausch hob noch einmal die Hand in die Höhe und rief: Ich schwöre, was ich gesagt habe, ist wahr. Vorsitzender: Kriminalkommissar von Tausch ist in das Untersuchungsgefängnis abzuführen. Von Tausch ersuchte den am Stenografentisch sitzenden Polizeisekretär Lührs, seine Frau zu benachrichtigen und ihr einige Mitteilungen zu machen. Er wurde alsdann von zwei Gerichtsdienern abgeführt. Darauf wurde nochmals Hauptmann Hönig über den in der Kölnischen Zeitung enthaltenen Artikel mit der Überschrift »Flügeladjutantenpolitik« vernommen. Vorsitzender: Herr Zeuge, können Sie uns sagen, wer der Verfasser des am 28. April in der Kölnischen Zeitung erschienenen Artikels ist? Zeuge: Ich bin der Verfasser dieses Artikels. Ich habe auch niemals ein Hehl daraus gemacht, dass ich der Verfasser des Artikels bin. Ich habe es jedem zugegeben, der mich danach gefragt hat. Bereits am 17. April wurde ich von dem Abgeordneten Eugen Richter in der Freisinnigen Zeitung als Verfasser genannt. Eine große Anzahl anderer Blätter hatte diese Notiz übernommen. Es ist mir deshalb vollständig unverständlich, dass Kriminalkommissar von Tausch nicht auch den Verfasser gekannt haben sollte. Oberstaatsanwalt: Herr Zeuge, stehen Sie zum Auswärtigen Amt oder zu einem Beamten des Auswärtigen Amts in Beziehungen? Zeuge: Nein, ich bestreite unter meinem Eide, dass ich auch nur in der allerentferntesten Weise irgendwelche Beziehungen zum Auswärtigen Amt jemals gehabt habe. Oberstaatsanwalt: Bezieht sich Ihre Erklärung auf den von Ihnen verfassten Artikel im Hamburgischen Korrespondent? Zeuge: Ja, gewiss. Oberstaatsanwalt: Haben Sie Beziehungen zum Kriegsministerium oder zum Kriegsminister General von Bronsart unterhalten? Zeuge: Nein, ich nehme dies auch auf meinen Eid. Ich erkläre, ich habe während des letzten Jahres nicht die Ehre gehabt, mit dem Herrn General zu sprechen. Ende von Abschnitt 23. Aufgenommen von Martin Habecke.